sometimes rough, but generally speaking, I'm fine. If you don't agree with the things that go on within my life, well, honey, that's fine. There's no that you're wasting your time. Sort me, place me. Stepping out of line. Give me a number, something to be. May help out the country boy, but it won't work out on me. So don't go telling me how this boy should be leading his own life. Sometimes rough, but generally speaking, I'm fine. If you don't agree with the things that go on within my life, well, honey, that's fine. Just know that you're wasting your time. Sometimes rough, but generally speaking, I'm fine. If you don't agree with the things that go on within my life, well, honey, that's fine. Just know that you're wasting your time. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. Have no scruples. They're corrupt and immoral. Willkommen wie immer an dieser Stelle zum Sunday Service. Wir hörten gerade den kanadischen Songwriter Mac DeMarco. Der hat eine wundervolle neue Platte rausgebracht mit dem Titel Salad Days. Die Songs darauf erinnern mich sehr, sehr an die ganz frühen Sea and Cake, die ja auch eigentlich noch mehr so poppig-soulig waren, bevor sie dann in so eine verkopfte Musikschiene reinging. Und ja, das neue Album hier, Mac DeMarco, Salad Days, kann an diese glorreichen Zeiten von Sea and Cake auf jeden Fall hier nahtlos anschließen. Wir hörten den Track Goodbye Weekend. Und ja, heute zum Wochenanfang sozusagen gibt es hier Musik von Owen Pallett. Ich habe Jolie Holland für euch dabei. Dann Jan Tiersen, Hercules in Love Affair, The Faint und außerdem Neues von Guided by Voices. Aber erstmal geht es hier weiter mit Diamond Version. Bei dem Track Where You There könnt ihr an den Vocals einen alten Bekannten hören, nämlich Neil Tennant von den Pet Shop Boys. Causes me to tremble. Were you there There. Neil Tennant von den Pet Shop Boys kann also auch mal ganz zurückgehalten singen, muss ich immer die Popsau rauslassen. Der Track gerade eben von Diamond Version, das sind Olaf Bender und Carsten Nicolai, die betreiben in Chemnitz das dort ansässige Label Raster Noton, welches sich Mitte der 90er Jahre gegründet hat und auf dem experimentelle elektronische Musik veröffentlicht wird, und als Diamond Version sind die beiden halt auch als Musiker, als Kollektiv hier unterwegs, und ihr Album CI steht für das Kürzel Corporate Identity, erscheint nächste Woche, und wie sie hier Neil Tennant als Sänger gewinnen konnten, keine Ahnung, aber die beiden sind auch in London ziemlich angesagt, haben dort schon diverse Sachen kuratiert und wahrscheinlich kennt man sich einfach so in der Szene. Hearts Revolution sind ein Duo aus New York, Female Male, die gerade eben mit Ride or Die ihr Debütalbum veröffentlicht haben, davon der Titeltrack. I'm so Da geht's doch voll auf die 12. Ride or Die. Das waren Hearts Revolution. Die vereinigen auf ihrem gleichbetitelten Album, also auch Ride or Die heißt dieses Debütwerk, eigentlich so ziemlich viele Musikstile, Elektronik als, sage ich mal, Grundsubstanz und dazu ein bisschen Punkrock, ein bisschen Motown, ein bisschen Hip-Hop, von allem etwas. Und das macht auf jeden Fall Spaß und klingt so ein bisschen wie die elektronische Variante von The Go Team. Nicht ganz so spannend, nicht ganz so spielverliebt vielleicht, aber auf jeden Fall geht es so ein bisschen in die Richtung bei Hearts Revolution. Ich bin auch von diesem Album auf jeden Fall angenehm überrascht, vor allen Dingen, weil es auf Kitsune erschienen ist, diesem französischen Label, welches in letzter Zeit nicht mehr so ein glückliches Händchen hatte, seit ein, zwei Jahren mit ihren Platten endlich mal wieder eine, die einigermaßen gut ist und dort bei den Parisern erschienen ist. Chet Faker, das ist Nicholas Murphy, den kennt man als Sänger von einigen Tracks. Beispiel bei Flume hat er bei dem Track Left Alone einen sehr, sehr schönen Vocal-Part abgegeben. Jetzt hat er mit Build on Glass sein Debütalbum veröffentlicht und hier kommt Chet Faker mit seinem Track Gold. You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know, I'm feeling so to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it, and you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on love. It's all that remains before it's begun. The hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes. What it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be. You gotta know, I'm feeling love, made it go, I'm never. das war Chet Faker mit seinem Track Gold. Und dieser Track hat hier ein ziemlich komisches Outro, wie ich finde. Der hätte auch schon vor einer halben Minute Schluss sein können, als der Song eigentlich auch schon zu Ende war. Build on Glass heißt das Album von Chet Faker, einer von vielen Leuten, die dieses Soulful Songwriting gerade interpretieren, wie es so viele, viele andere auch machen. Er kommt aus Australien, hat dadurch so einen kleinen Exotenbonus. Ansonsten auch natürlich ziemlich austauschbar, diese Songs, wie ich finde. Bei der nächsten Band, einem Pärchen, genau, aus Berlin, weiß ich nicht genau, wie sie ausgesprochen werden wollen, UMA geschrieben, also UMA vielleicht oder UMA oder Yuma ausgesprochen, auf jeden Fall mit großen Buchstaben, da legen sie Wert drauf. Und das sind zum einen Florian Zwietnik, der könnte bei euch den Groschen fallen lassen, dieser Name. Florian Zwietnik kennt man von seinem Projekt Mediengruppe Telekommander. Und zweit im Bunde ist seine Ehefrau Ella Zwietnik. Die beiden haben geheiratet, haben den Honeymoon gegen die Drum Machine ausgetauscht und veröffentlichen, ich glaube nächste Woche oder vielleicht auch ein paar Tage später, ihr Debütalbum, einfach nur Yuma betitelt. Und darauf gibt es natürlich schönste elektronische, fast schon Trip-Hop-artige Tracks. Hier der Song Depart. Yuma mit ihrem Track Depart. Musik aus Berlin. Ich muss zugeben, die Mediengruppe Telekommander, dem anderen Projekt von dem ja, Mitstreiter hier, Florian Zwietnik, hat mir da doch um einiges besser gefallen. Gibt es die eigentlich noch? Ich weiß nicht, ob die jetzt aufgelöst sind und hier das ein neues Projekt ist oder ob das ein Nebenprojekt ist. Das entzieht sich dann irgendwie doch meiner Kenntnis. Also Yuma, auch dann das Debütalbum von diesem Projekt, erscheint Anfang Juni. Ist ja gar nicht mehr so lange hin. Kaspar Björke ist ein ziemlich angesehener Produzent aus Kopenhagen, der ja nicht nur Leute produziert, sondern auch natürlich selbst im Studio aktiv ist. Bald erscheint sein neues Album mit dem Titel After Forever, davon schon mal für euch die daraus ausgekoppelte Single Rush von Kaspar Björke. Ups, jetzt will hier der CD-Player nicht. Das hätte mir mal vorher sagen sollen, dass er das nicht möchte. Ich hoffe, dass er jetzt die CD annimmt und ich dann auch starten kann, sonst muss ich mir ja kurz improvisieren. Sieht auch schlecht aus. Also ich wechsle mal kurz den CD-Player. Vielleicht liegt es da dran, vielleicht auch an der CD. Ich hatte letzte Woche ja schon mal Probleme mit einem Track hier. Ich hoffe aber, dass das hier nicht zur Gewohnheit wird im Studio, sonst muss ich mal ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Also der Track hier scheint auch da nicht zu funktionieren. Ich versuche es leider mal bei so einem ganz anderen Gerät, aber da muss ich ein bisschen rumspielen. Von daher gibt es jetzt Musik von Jolie Holland. Die hat eine Platte veröffentlicht mit dem Titel Wine Dark Sea. Und während ich hier so ein bisschen improvisiere und dort ein bisschen nachlese und den Track anwähle, kann ich auch sagen, wie der heißt. Und zwar The Love You Save, Jolie Holland. People, I've been misled and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused and I've been accused. I've been refused a piece of bread, but I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. So I want you to stop, find out what's wrong. I'm getting right, or just leave love alone. Because the love apologize, but I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. So I want you to stop, find out what's wrong. to stop. Find out what's wrong and get it right, or just leave love alone. Because the love that you saved today may very well be your own. Das war Jolie Holland mit ihrem Track The Love You Save. Die Sängerin kommt aus dem texanischen Städtchen Houston, ist Mitte der 70er Jahre geboren und wurde vor allen Dingen einer größeren Öffentlichkeit bekannt, als Tom Waits in einem Interview bekannt gab, großer Fan ihrer Musik zu sein. Jetzt hat sie gerade mit Wine Dark Sea ihr sechstes Album veröffentlicht und mir ist es ein bisschen zu country-lastig, die Musik, die sie macht, aber vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die auf sowas mit so einer zerbrechlichen Art rübergebracht hier total draufstehen. So, ich habe jetzt der CD hier mit dem Track von Caspar Björke ein Schnittchen geschlagen. Und zwar habe ich das in einen CD-Player gelegt, der eigentlich eher so für DJs gedacht ist und nicht so für die filigrane Studiotechnik. Und solche CD-Plattenspieler für oder CD-Player für DJs sind eigentlich so richtige Allesfresser. Da kann man reinpacken, was man will. Sogar Butterbrotpapier nehmen die gerne auf. Deshalb jetzt hier nochmal Caspar Björke mit seinem Track Rush. Thank you. gehört den Sunday Service mit ja irgendwie gerade skandinavischen, / eher dänischen 10 Minuten. Kaspar Björke war ja schon gerade eben zu hören aus Kopenhagen und das gerade eben. Alcoholic Faith Mission, auch die Band kommt aus Dänemark, wurde gegründet 2006 von den beiden Schulfreunden Torben und Sune. Inzwischen ist die Band um einige Leute erweitert worden und stellt mehr oder weniger so ein Kollektiv dar, hat bisher 4 Platten veröffentlicht und Songs daraus gibt es kompiliert. Auf dem neuesten Werk We Stop the World from Falling Apart und gerade eben war ihr Track My Eyes to See zu hören gewesen von Alcoholic Faith Mission und auch der nächste Künstler, ich weiß nicht, noch sagen wollte, die Band hat das 5. Album mit neuem Material auch in den Startlöchern, wird irgendwann auch noch dieses Jahr erscheinen. Mit rumpeligen Pop geht es weiter und zwar mit Sia, das ist ein Herr Arnold de Boer, kommt aus Holland, aus Amsterdam, singt an ansonsten bei der alten Punk-Band The X mit, seit kurzem. Er ist also nicht so ein Alt-Punk, sondern, sag ich mal, vielleicht 10 Jahre jünger oder 15 als seine sonstigen Band-Kollegen. Trotzdem cooler Typ mit einer coolen zweiten Platte. Swimming City heißt die. Und wir hören den Track Bathroom Gardening. Klassisches Lo-Fi Home Recording gibt es auf dem Album The Swimming City zu hören von Sia alias Arnold de Boer aus Holland und wie gesagt eben gerade der Track Bathroom Gardening und der Typ nicht nur live sehr sympathisch, auch diese Platte macht auf jeden Fall gute Laune und steckt an und macht Spaß. Skalpell sind eine Band aus Polen, die so ein bisschen an großen Vorbildern abarbeiten. Groß, weil ja Polen eigentlich eine ganz gute Jazz-Tradition hat aus den 60er, 70er Jahren. Skalpell machen eher so New-Jazz-Geschichten und veröffentlichen die Tage eine EP. Simple heißt die, davon der Titeltrack. We'll be right back. Jazz Sounds aus Polen mit einer Band namens Skalpell. Der Track Simple von der gleichnamigen EP, die musikalisch auf jeden Fall auch zu Labeln wie Mowax oder sowas ganz gut gepasst hätte, damals, als es Mowax noch gab und die aktiv waren. Wir machen eine große Zeitreise, und zwar zumindest musikalisch ins Detroit der 60er, 70er Jahre, aber die Band ganz brandaktuell, machen halt so richtigen Deep Funk und Soul Grooves. Es geht um die Third Coast Kings. Die haben gerade eben mit West Grand Boulevard ihr zweites Album am Start und klingen manchmal schon so ein bisschen wie der gute alte James Brown. Zumindest ist das so mein Vergleich. Ich bin kein großer Kenner dieser Musikszene, aber das ist das, was ich sie hier so aufführen würde. Anyway, hier kommt der Track Birds and Bees von den Third Coast Kings. Das war der Track Birds and Bees, fast schon eine Schmusenummer hier von den Third Coast Kings von ihrem Album West Grand Boulevard. Übrigens, das ist so eine Durchfahrtstraße in Detroit. Nach dieser ist hier das neueste Album von den Third Coast Kings betitelt. Wirklich wundervolle Zeitreise, was die Musik betrifft, mit schönen Bläsern, manchmal auch richtigen Instrumentals dabei. Und noch ein Track hinterher, Moving in the Night. In the Night, das waren The Coast Kings vom Album Grand West Grand Boulevard aus von diesem Album. Weiter geht's hier beim Sunny mit the Amazing Snakeheads, mein Gott. Zu viel, wie soll ich sagen, Zungenbrecher hier auf einmal. Vom Album Amphetamine Ballads kommt hier ihr Track Memories. The honeymoon is over. The honeymoon. von den Müllen so. There's no fun to be had. There's no fun to be had. These memories, memories will last a lifetime. Will last a lifetime. So take it by both hands and shake it if it needs it. Take it by both hands and shake it if it. Shake it if it needs it. Take it by both hands and shake it if it.